Gegen Mitternacht war er endlich in einen leichten, unruhigen Schlaf gefallen, als ihn ein aufgeregtes Raunen und Wispern vor dem Eingang seines Zeltes aufschrecken ließ. Er erhob sich und trat hinaus. »Was gibt es?« »Dieser Bote hier«, antwortete Illuan, »behauptet, dir eine Nachricht überbringen zu müssen, die so wichtig sei, dass er nicht bis morgen warten dürfe.« Der Bote, den Illuan am Kragen hochgehoben hatte, war ein kleiner Hurtling, ein Wesen, das gewisse Ähnlichkeit mit einem Kaninchen aufwies, nur dass es anstelle eines Fells ein knallbuntes Federkleid hatte. Hurtlinge gehören zu den schnellsten Läufern Phantasiens und können ungeheure Strecken in solcher Geschwindigkeit zurücklegen, dass man sie dabei praktisch nicht sehen, sondern ihr Vorüberzischen nur an einer Spur von aufgewirbelten Staubwölkchen bemerken kann. Eben wegen dieser Fähigkeit war der Hurtling hier zum Boten gemacht worden. Er hatte die ganze Strecke zum Elfenbeinturm und wieder zurück hinter sich und hechelte atemlos, als der Djinn ihn vor Bastian hinstellte. »Verzeiht mir, Herr«, keuchte er und verbeugte sich ein paar Mal tief. »Verzeih mir, wenn ich es wage, deine Ruhe zu stören. Aber du würdest mit Recht unzufrieden mit mir sein, wenn ich es nicht getan hätte. Die kindliche Kaiserin ist nicht im Elfenbeinturm, schon seit undenklicher Zeit nicht mehr. Und niemand weiß, wo sie weilt.« Bastian fühlte sich plötzlich leer und kalt im Inneren. »Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Die anderen Boten werden es dir bestätigen, wenn sie nachgekommen sind, Herr.« Bastian schwieg eine Weile, dann sagte er tonlos, »Danke, es ist gut.« Er drehte sich um und ging in sein Zelt. Er setzte sich auf sein Lager und stützte den Kopf in beide Hände. Es war ganz unmöglich, dass Mondenkind nicht erfahren haben sollte, seit wie langer Zeit er unterwegs zu ihr war. Wollte sie ihn nicht wiedersehen? Oder war er etwas zugestoßen? Nein, es war ganz undenkbar, dass ihr in ihrem eigenen Reich etwas zustoßen konnte. Ihr, der kindlichen Kaiserin. Aber sie war nicht da, und das bedeutete, dass er ihr Aurin nicht zurückgeben musste. Auf der anderen Seite fühlte er bitterliche Enttäuschung darüber, dass er sie nicht wiedersehen sollte. Was auch immer sie für einen Grund zu diesem Verhalten haben mochte, er fand es unbegreiflich. Nein, es war kränkend. Dann fiel ihm Atreus und Fuchurs oft wiederholte Bemerkung ein, dass jeder der kindlichen Kaiserin nur ein einziges Mal begegnet. Die Trauer darüber machte, dass er plötzlich Sehnsucht nach Atreo und Fuchur verspürte. Er wollte sich mit jemandem aussprechen, wollte mit einem Freund reden. Ihm kam die Idee, den Gürtel Gemal anzulegen und unsichtbar zu ihnen zu gehen. So könnte er bei ihnen sein und ihre tröstliche Gegenwart genießen, ohne sich etwas zu vergeben. Rasch öffnete er das verzierte Kästchen, holte den Gürtel hervor und legte ihn sich um die Hüfte. Wieder überkam ihn das unangenehme Gefühl wie beim ersten Mal, als er sich selbst nicht mehr sah. Er wartete eine Weile, bis er sich daran gewöhnt hatte, dann ging er hinaus und begann in der Zeltstadt umherzuwandern, auf der Suche nach Atreo und Fuchur.